Erster teuerster Börsengang des digitalen Zeitalters, nun einer der blamabelsten Börsenstarts der Geschichte. Das Facebook-Debakel wird zum Fall für Aufsichtsbehörden und Gerichte. Immer mehr Anwaltskanzleien reichen im Namen von Anlegern Sammelklagen ein. Die Anschuldigungen richten sich nicht nur direkt gegen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, sondern vor allem gegen die Großbanken Morgan Stanley, JP Morgan Chase und Goldman Sachs, die den bislang weltgrößten Börsengang eines Internetunternehmens eingefädelt hatten. Der Vorwurf, wichtige Informationen über die Geschäftslage von Facebook seien im Vorfeld des Börsengangs nur selektiv offengelegt worden, zugunsten institutioneller Investoren und zu Lasten von Kleinanlegern. Konkret heißt das, die Banken hatten ihre Gewinnprognosen für das Unternehmen gesenkt, darüber aber nur wenige ausgewählte Kunden informiert. Die hätten sich dann von den Aktien getrennt, während die anderen Anleger den Preis gezahlt hätten. We need to be assured that everyone, every investor gets treated the same. Wir müssen sicherstellen, dass jeder Investor gleich behandelt wird. Jeder Großinvestor ist so gut wie jeder Kleinanleger. Es gibt keine Aktionäre zweiter Klasse. That's the overriding concern, sagt William Galvin von der Bankenaufsicht in Massachusetts. Auch dort kündigte man an, im Namen der Aktionäre Ermittlungen einzuleiten. Die Unterlagen seien dafür bereits bei Morgan Stanley angefordert worden. Die Antwort der Bank lautete, man habe bei Facebook die gleichen Abläufe eingehalten wie bei jedem anderen Börsengang auch. Anschuldigungen, dass die Börsenunterlagen nachlässig zusammengestellt und wichtige Informationen verschwiegen worden seien, wurden von Seiten Facebooks energisch zurückgewiesen. Man werde sich gegen solche Vorwürfe zur Wehr setzen, sagte ein Unternehmenssprecher. Der Ruf der Facebook-Aktie, die sich an ihrem vierten Handelstag leicht von der Talfahrt erholte, sei ohnehin schon jetzt ruiniert, so der Analyst David Manlow. Die Facebook-Aktie ist auf absehbare Zeit in Verruf geraten. Auch die Glaubwürdigkeit des Unternehmens auf dem Finanzmarkt ist stark beschädigt. Die Börsenaufsicht SEC und die FINRA, die Selbstkontrolle der amerikanischen Banken, haben bereits Ermittlungen eingeleitet. Selbst der Bankenausschuss des US-Senats kündigte an, die Probleme bei dem verpatzten Börsengang prüfen zu wollen.